Guten Abend und herzlich willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Duhr am Mikrofon. Weil ich mit der Zusammenstellung des nächsten Specials noch beschäftigt bin, gibt es heute eine freie Sendung wieder mit einer bunten Mischung an Musik, unter anderem von Soft Verdict, Tony Esposito, Greg Hawkes, Coil, Giuliano Sorgini, Votu, Kate Bush, Nana Vasconcelos und einigen anderen, wie zum Beispiel Brian Eno, von dem ich ein Interview an den Anfang dieser Sendung stellen möchte, welches mit Musik von Phil Niblock untermalt ist. Das Interview fand 1979 in New York statt und wurde von Wim Mertens geführt, einem belgischen Komponisten und Musiker, der damals gerade ein Buch über amerikanische Minimal Music geschrieben hatte und auf den ich später in der Sendung dann noch einmal zurückkommen werde. Wir hören jetzt aber erst einmal dieses sehr interessante Interview mit Eno. Es ist zu hören auf der sehr guten Compilation From Brussels With Love, die 1980 auf dem Brüsseler Label Les Disques du Crépuscule erschienen ist. The problem with doing interviews and so on is that it gives the impression that you always think about yourself. And I don't, that's the kind of thing I don't think about very much. I don't know, well, what I mean is I'm so unclear about what I'm doing myself that it's very hard to work out what it means for anyone else as well. I think of myself more and more as a sound painter, if you like, and I work in much the same way as a painter does. I tend to work alone, and I tend to work in a painterly way, which is that I put things on, take them off again, mix things up together in different ways. Furthermore, I usually go into the studio without a strong conception of what I shall come out with. I sometimes have even only the vaguest idea. At the moment, there isn't much I can do on stage. I'm not a brilliant player of any instrument. I'm not a great singer or anything like that, and I don't see myself as a personality type figure in music. So my inclination is to work where I can, which is in the studio. Although, of course, there's quite a lot of pressure for me to perform. But at the moment, I don't see what I would gain by performing. I don't think it would make any difference to the music to do that. Though that's changing in my mind. I'm now starting to think about performing. I tend not to want to use music as a vehicle for my own passions in the way that, well, the kind of rhythm and blues tradition looks that way, though I don't think it necessarily is. But I tend to want to keep myself out of the music to an extent. And certainly with works like discrete music and music for airports, they're very impersonal. Well, I think they are, but then again, when I listen to them, I think, well, who else would do a record like that? And so in a sense, they are still, they're still my music, but they don't pretend to transmit some emotion that is in me and which I then put in the work for other people to pick up on. That's what it is, I think. I don't use it as a transmitter in that sense. I'm not a passionate person, in at least musically. Well, I guess I like the same things as a lot of other people, really, in music. That's what it is. My musical tastes aren't bizarre and esoteric, though I do like some esoteric things as well. But actually, the music that has affected me and the music that I loved when I grew up was the same as what everyone else loved, I think, or enough other people loved. I would think that it's certain that there would be a common ground in our tastes. And since most of the decisions in my work are on the basis of do I like it or don't I like it, rather than some more complicated construction, most of the final decisions are on that basis. Do I like it? If I like it, then I release it. If I don't, then it just stays as another experiment that didn't come out. I think one of the great failures of the fine art scene of, for example, the painting scene is that it's created a situation where artists can't move very easily. I mean, that an artist, once he's defined the style and become popular for it, unless he's very, very successful, is really constrained to stay within that, you know. And it's a platitude to say it, but it really is true that an artist has his trademark, so that you can look at it and you say, oh yes, that's a Rothko, or that's a Larry Poons, or whatever, because you know Rothko always has those blurry shapes and Larry Poons always has those dots. Now, I'm not against the idea of exploring one format in depth like that, but I am against the idea of having to explore one format in depth. My interest has always been in working with novelty of some kind or another. I either work with novel instruments or with novel approaches to working, or with some kind of novelty is the input. When I've exhausted the energy that one gets from novelty, I generally move on. Now, I can see that that's also can be seen as a shallow way of working. But actually, I don't move on and abandon those things. They do get reincorporated. For instance, I think you can see a coming together over the last few years between my songs and my discrete music orientation, which started off looking very separate, but they seem to be moving a bit closer together. But I don't force it. I'm not actually out to make a liaison between all these types of music. I don't mind if they're separate, and I don't mind if they come together. For me, the great strength of dilettantism is that it tends to come in from another angle. It doesn't always, of course. The other way of being a dilettante is just by doing the most pedantic and obvious things. But an intelligent dilettante will not be constrained by the limitations of what's normally considered possible. He won't be frightened. He's got nothing to lose. You know, a person who has his career at stake on every piece of work is obviously going to be a bit more defensive about what he does, whereas the dilettante who just kind of says, oh, I'll try this for a while, he's not so frightened of failure, I would imagine. But to maintain a dilettante attitude consciously is also rather suspicious. I guess I've passed the dilettante phase now. I've decided that I am a musician and or a composer, and that's what I do. So, and I can't generally pretend to be naive anymore, though I'm still musically naive in a sense. I have to take a different approach now to what I'm doing. In popular arts, the question of tradition is very interesting, because most popular work is about 94% tradition and about 6% innovation. And that seems to me like a good kind of ratio as well. I believe that the function of culture that is always overlooked by people who are into the avant-garde and experimental music is not only to innovate, but to keep rehearsing and rehashing what exists already. And rock music is a great example of this. You know, there's always things are being recalled and built back into the structure again. And of course, what you choose to ignore and what you choose to re-enhance, what you choose to use again, is just as important a statement as the innovations you make. Before and after science means those two positions, the futuristic, which I would call post-science, and the primitive, pre-science. My feeling also is that the last 200 or 300 years in the West are quite unique historically and culturally, and they're not like any other period in human history that we know of in any other culture. And they seem to be almost an aberration of some kind. Now, that doesn't mean there isn't a value judgment about them. But I think that the post-science condition will bear far more similarities with the pre-science one than the science position in the middle. Because this is what I guess gives rise to all of the technological primitivism that one sees now. Hawks war das mit Lamas von seiner ersten Soloplatte Niagara Falls von 1983. Hawks war Keyboarder bei der US-Band The Cars, einer Rockband, die größtenteils ziemlich fürchterliche Musik gemacht hat, aber sein einziges Soloalbum aus den 80ern ist sehr interessant. Neben dem Ambient von Lamas sind noch einige wavige Elektropop-Stücke da drauf, die auch sehr gut sind. Mit Ambient geht es jetzt weiter. Joël van Drogenbrug war und ist einer der treibenden Kräfte der legendären belgisch-schweizerischen Psychedelic-Band Brain Ticket. Seit 1980 veröffentlichte er dann sowohl unter dem Pseudonym Eric Van als auch unter seinem bürgerlichen Namen sage und schreibe 21 Library-Platten für das Münchner Library-Label Color Sound Library. Alleine 1980 kamen 6 Library-Platten von ihm heraus. Die Platten sind alle ziemlich trippig und wenn man auf kosmische Synthesizer-Klänge steht, ist man bei Van Drogenbrug sehr gut aufgehoben. Die Platten tragen Titel wie Industrial Retrospect, Birth of Earth, Meditations, Middle Ages, Waterworld oder Space Phase. 2 Jahre bevor er bei Color Sound loslegte, 1978, veröffentlichte er eine Platte auf dem italienischen Library-Label Cenacolo, Images of Flute in Nature heißt es, und davon hören wir jetzt das Stück Plaine du Jura. Ein weiteres Stück von der Zusammenstellung. From Brussels with Love, die 1980 auf Les Disques du Crépuscule erschienen ist, als Doppelkassette mit einem Begleitbooklet. Auf den Tapes war eine Mischung aus Avantgarde-Musikern vertreten, die einerseits aus dem Bereich moderner Klassik oder Minimal Music, auf der anderen Seite aus dem postpunkigen Factory Records Umfeld kamen. Neben Gavin Bryars und Michael Nyman stehen zum Beispiel The Dorothy Column und A Certain Ratio. Wir hörten gerade Children of the Hill von Harold Budd, das auch auf dieser Compilation drauf ist. Und dass Budd, Bryars, Nyman und Eno auf der Compilation vertreten sind, liegt daran, dass der belgische Musiker und Komponist Wim Mertens seine Finger im Spiel hatte. Mertens hatte in den Jahren vor der Veröffentlichung von From Brussels with Love an einem Buch über Minimal Music geschrieben und hatte deswegen die Kontakte zu dieser Szene. Mertens selbst veröffentlichte dann 2 Jahre später, 1982, seine erste Platte ebenfalls auf Les Disques du Crépuscule mit seiner Band, mit Hermann Lemayeux. Soft Verdict heißt diese Band. Vergessen heißt diese Platte, also tatsächlich ein deutscher Titel oder ein holländischer Titel, der bis 1985 noch 3 weitere Soft Verdict-Alben folgen sollten. Unter anderem Struggle for Pleasure 1983, von der wir jetzt 2 Stücke hören, Tourtour und dann Bresque, das eine Art psychedelische Version von Tourtour ist. Thank you. Tony Esposito war das, der italienische Perkussionist und Schlagzeuger mit Rosso Neapolitano von seiner Debüt-LP Tony Esposito von 1974. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio und als nächstes kommt ein Stück, an das ich mich beim Hören von Rosso Neapolitano irgendwie erinnert habe. Es ist von einer der schönsten Folkrock-Platten überhaupt, Nick Drake's Brighter Later, und heißt genauso wie diese Platte. Brighter Later war Drake's zweites Album nach Five Leaves Left und vor Pink Moon, seinem letzten, bevor er an einer vermutlich versehentlichen Überdosis Triptisol, einem Antidepressivum, 1974 gestorben ist. Toshiro war das von Nana Vasconcelos, Nelson, Angelo und Novelli und ihrer gemeinsamen LP von 1975, die auch einfach nur Nana, Nelson, Angelo, Novelli heißt. Nana Vasconcelos war einer der weltweit gefragtesten Perkussionisten zu dieser Zeit. Neben seinen vielen Soloalben hat er zusammengespielt mit Don Cherry, Os Mutantes, Arto Lindsay, den Talking Heads, John Hassell, Brian Eno, Pat Metheny, Harry Belafonte, Gal Costa, Milton Nascimento, Laurie Anderson, Ryuichi Sakamoto, um nur ein paar zu nennen. Zusammen mit dem Gitarristen Nelson Angelo und dem Bassisten Novelli hat er eine ganz tolle Fusion-Jazz-Platte gemacht. Als nächstes hören wir ein weiteres Stück von einem brasilianischen Musiker und Percussionlehrer, der in Paris gelebt hat und dort Mitte der 80er Jahre eine Platte veröffentlicht hat, über den allerdings nicht viel Informationen zu finden sind. Das macht aber nichts, weil wir ja die Musik haben. Wir hören jetzt As Ondas, Le Vague, die Wellen von Nilton Castro, von seiner Platte Mes Mains, also französisch, meine Hände. Thank you. Inanna we catch, inanna we catch. Chori Chori hörten wir von der brasilianischen Musikerin Marlui Miranda, die einen Stammesgesang der Jaboti, einem indigenen Volk im Nordwesten Brasiliens, musikalisch interpretiert hat, zusammen mit Uakti, einer brasilianischen Instrumentalmusikgruppe, die nur auf selbstgebauten Instrumenten spielt. Chori Chori wurde 1995 zuerst veröffentlicht auf dem brasilianischen Label Pau Brasil. Es war auf der Platte Iu Todos Os Sons enthalten. Letztes Jahr wurde das Stück zusammen mit einem Remix von Selva Discos und Optimo Records neu veröffentlicht. Ihr hört live die Abendlandung mit Jean-Marie Dur im Kashmir Radio, heute mit einer bunten Auswahl an Klängen. Von Brasilien aus segeln wir jetzt über den Atlantik zu den kapverdischen Inseln, auf denen ebenfalls Portugiesisch gesprochen wird, weil die Portugiesen dort im 15. Jahrhundert landeten. Die Insel war anscheinend vorher unbewohnt. 1975 wurde die Insel unabhängig von Portugal. Der Musiker, den ich jetzt gleich vorstelle, Vasco Martins heißt er. Er ist ein Musiker von den Kapverden, der New Age-ige Elemente mit kapverdischer Musik vermischt und 1986 ein Album self-released hat, Universo da Ia, das vergangenes Jahr auf einem neuen Reissue-Label aus Barcelona wieder veröffentlicht wurde, Canela en Surso. Zimt in der Furche oder Zimt in der Schallplattenrille. Wir hören von dieser sehr empfehlenswerten Ambient-Platte das Stück Universo da Ilha Ilha.

Beim Durchstöbern alter Platten habe ich neulich die Never Forever von Kate Bush wiederentdeckt. Eine wirklich sehr gute Popplatte und ja, eigentlich meine Lieblings-Kate Bush-Platte, mit der sie 1980 sogar längere Zeit ganz vorne in den Charts vertreten war, auf Platz 1. Und der große Hit auf der Platte war Babushka, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Wir hörten jetzt gerade Blow Away for Bill, das sie ihrem ehemaligen Beleuchtungsleiter Bill Duffield gewidmet hat, der auf einer Tour 1979 leider bei einem Unfall gestorben ist. Die Platte ist die erste reguläre Studioplatte einer weiblichen Musikerin, die den ersten Platz in den englischen Charts erreichte. Ja, aber so sah es damals noch in den Charts aus. Also da wurden so tolle Platten vorgestellt. Und von dieser Platte hören wir jetzt noch ein weiteres Stück. Delius, Song of Summer, das Kate Bush dem englischen Komponisten Frederick Delius gewidmet hat. Step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of... I'm your man. Von Leonard Cohen, von dem gleichnamigen Album von 1988. Das Album war das erste, für das sich Cohen moderneren Instrumenten und elektronischen Klängen zuwendete, wie man jetzt gerade hören konnte. Ihr seid bei der Abendlandung im Kashmir Radio und heute gibt es keine thematische Sendung, sondern eine farbige Auswahl aus den unterschiedlichen Klängen, die mir in den letzten Wochen begegnet sind. Vincent Tronc und Richard Laurency haben 1983 unter dem Namen Neff eine Platte gemacht. Mais alors, c'est à l'envers. Aber das ist ja spiegelverkehrt, heißt das auf Deutsch übersetzt. Und wir werden jetzt von dieser Platte das Stück Apparition à l'endroit hören. Die Erscheinung am Ort. Thank you. Amigos heißt dieses Stück von Respuesta Alternativa, einem Projekt vom spanischen Musiker Jesus Maria Catalán. Letztes Jahr ist auf dem australischen Left Ear Records Label eine Compilation mit Stücken von ihm von 1984 und 1985 herausgekommen. Grata Compañía, auf der auch Amigos zu finden ist. Wie ihr feststellt, habe ich wieder ganz viel alten Kram ausgegraben, aber ich kann schon mal ankündigen, dass es auch neue Musik in den kommenden Sendungen zu hören gibt. Jetzt geht es aber noch einmal erstmal mit ollen Kamellen weiter, aber ganz leckeren Kamellen, zum Beispiel von Grey, der Band, in der auch Jean-Michel Basquiat gespielt und gespoken worded hat. Im Laufe der kommenden Monate soll angeblich eine Anthologie von Grey auf Ubiquity Recordings erscheinen. Eine eher mäßig gute Single ist bereits erschienen. Ich bin jetzt sehr gespannt darauf, was da jetzt noch kommt. Wir hören aber jetzt erstmal Live on the Streets von der vor 6 Jahren erschienenen Zusammenstellung Shades of Grey. Foul play once again. Looks like a call for the G-Men. Tipping past the crime scene, film noir gangster lean. Gumshoes leave a trace of something bad to the taste. Hells to LA, night shot for day. Breaks the heart to stay, said I'd never leave anyway. New York is my town, Lower East Side, I get down. Jump off to London, I pay the rent. I go home, my money's spent. Friends of Basquiat know the deal. Skip the research and play the field. Now I lay me down to sleep. Das war das Stück Cannibals von Votu, einem Pseudonym von Joe Mubare. Er war Familientherapeut eine lange Zeit. Dann wurde er zum Komponisten und Perkussionisten. Und ab 1990 hat er auf seinem eigenen kleinen Ja-Ja-Label unter drei verschiedenen Namen drei perkussive Post-Kraut-Tribal-Fusion-Platten veröffentlicht. Private Scream unter seinem bürgerlichen Namen Joe Mubare, dann als Votu die Platte Learning to Be, von der wir jetzt gerade ein Stück gehört haben, und als One Tong die Platte No Doubt. Mubare hat Anfang der 90er seine Therapeutenlaufbahn dann erstmal auf Eis gelegt, um sich komplett der Musik zu widmen. Seit den 90ern ist er vor allem als Composer für Fernsehproduktionen beschäftigt, unter anderem auch für den Tatort und Polizeiruf 110. Letztes Jahr ist auf der Compilation Uneven Paths auf Music from Memory ein Stück von ihm gefeatured worden, Komoma, das er als Miko and Mubare zusammen mit Miko Leitschak von der NDW-Band Erster Futurologischer Kongress performt hat. Ja, ihr habt hier die Abendhandlung gehört mit Jean-Marie Dur im Kashmir Radio. Die Zeit ist jetzt wieder vorbei. Und ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Wir hören uns dann wieder in 4 Wochen am 19. März um 21 Uhr auf www.kashmirradio.com. Jetzt im Anschluss kommt Sound Portraits mit Doron Sadia. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch alles Gute und eine gute Nacht mit dem letzten Stück Miraggio von Giuliano Sorgini.